Ihr habt in meinem Schädel tausend Formeln verstaut, ihr gabt mir die Weisheit mit Löffeln zu fressen. Ihr habt mir die modernsten Apparate gebaut, um die Schöpfung exakt zu vermessen. Und ihr trugt mir auf, nach den Gründen zu sehen. Und ihr stelltet mein Hirn auf die Wacht. Und ich suchte die Wahrheit für euch zu verstehen. Und ich habe die Wahrheit zu kennen gedacht. Falsch ist falsch und wahr ist wahr, spricht der Narr. Wahr ist, was die Kurse stützt, falsch, was keine Aktie nützt, spricht wer gewinnt. Solange ich euch Tod und Verderben versprach, da sprach ich noch wahr, denn der Börse tat's gut. Die Rettung in Händen, so lief ich euch nach, ihr lachtet und schlugt mir vom Kopfe den Hut. Und ihr trug mir auf, nach den Gründen zu sehen, und ihr stelltet mein Hirn auf die Wacht. Und ich suchte die Wahrheit für euch zu verstehen. Und ich habe die Wahrheit zu kennen gedacht. Wahr ist falsch und falsch ist wahr, merkst ihr, Narr. Falsch ist wahr zu guter Letzt, wer die Wahrheit höher schätzt. Wahr ist falsch und falsch ist wahr, merkst ihr nach. Falsch ist wahr zu guter Letzt, wer die Wahrheit höher schätzt, wird matt gesetzt.